Danke, meine Herren, danke. Ich freue mich für die freundliche Aufnahme meiner Worte. Doch nun möchte ich das Wort übergeben an unseren Freund, den Besitzer dieses wunderschönen Hotels, Mr. Raimund Ortaig, der Ihnen noch etwas Überraschendes zu sagen hat. Ich danke. Meine Herren, der Krieg ist zu Ende. Unsere Soldaten sind wieder daheim. Wir haben einen großen Sieg errungen. Die Luftstreitkräfte haben in diesem Krieg eine gewichtige und auch spektakuläre Rolle gespielt. Wir sind uns im Klaren, dass Amerika in der Entwicklung, in der Flugzeugindustrie, noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Ein Jahr nach Beendigung des Krieges müssen wir aber daran denken, die anderen zu überholen. Deutschland ist nach dem verlorenen Krieg nicht in der Lage, weiterzuarbeiten. In Russland tobt die Revolution. Frankreich ist auch noch nicht sehr weit. Einzig und allein die Engländer haben internationales Niveau. Drum setze ich für den ersten Non-Stop-Flug von New York nach Paris einen Preis von $25.000 aus. Ja, $25.000 für den, der als erster den Atlantik überquert. Im Non-Stop-Flug. Das war im Jahre 1919 in einem New Yorker Hotel. 8 Jahre fand sich keiner, der dieses Wagnis versuchte, die Strecke von 3600 Meilen ohne Zwischenlandung zu überfliegen. Zwar hatten schon manche den Versuch gemacht, den Atlantik zu überfliegen, aber sie wählten alle die Route zwischen Nordamerika und England bzw. Irland. Aber erst 1927 war eine Handvoll fähiger Piloten dazu entschlossen, den von Ortaig ausgesetzten Preis zu gewinnen. Unabhängig voneinander, jeder auf seine eigene Art, trafen sie die Vorbereitungen. Unter ihnen befand sich ein junger Postflieger, der auf der kleinen Strecke zwischen St. Louis und Chicago flog. Früher ist er in Kunstschauen im Zirkus aufgetreten. Zur gleichen Zeit bereiteten sich Richard E. Byrd und ein gewisser Chamberlain mit seinem Gefährten Levine auf den Start vor. Der junge Postflieger hieß Charles August Lindbergh und war der Sohn des liberalen Abgeordneten C.A. Lindbergh. Lindbergh fand die Unterstützung einiger Geschäftsleute in St. Louis. Wann dachten Sie, dass Sie fliegen werden, Mr. Lindbergh? Wenn nichts Gegenteiliges eintritt, dann habe ich übermorgen den 20. Mai 1927 für den Start bestimmt. Mhm. Wie kommen Sie zu diesem präzisen Datum? Wir, das heißt meine Crew und die Wetterfrösche, haben uns auf diesen Tag geeinigt, weil mit größter Wahrscheinlichkeit gute Wetterbedingungen herrschen werden. Ich muss mit den optimalen Wetterbedingungen rechnen, denn meine Maschine mit nur 220 PS muss außer mir noch 2000 Liter Benzin und 90 Liter Öl schleppen. Das ist sehr viel. Wir haben errechnet, dass ich auf der ganzen Strecke meistens wenigstens gutes Wetter eintreffen werde. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr aufgeregt sein müssen. Aufgeregt? Ja, ich weiß nicht recht. Es ist nicht das richtige Wort. Ich fliege ins Nichts, ins Unbekannte. Ich weiß nicht, wie das Abenteuer enden wird. Ich werde fliegen, als ob ich von St. Louis nach Chicago fliege. Nur es wird ungleich länger dauern. Wir können Ihnen nur alles Gute wünschen und Ihnen die Daumen drücken. Danke, das werde ich gebrauchen können. Haben Sie schon einen Namen für Ihr Flugzeug? Ja, ich werde sie die Spirit of St. Louis nennen. Mhm. Den Start werden wir geheim halten. Es gibt noch andere, die gerne die Ersten sein wollen. Von mir aus. Ich denke nur an meinen Flug. Am 20. Mai, Punkt 7 Uhr, 40 Minuten, startete er. Der Motor wurde angeworfen. Er dröhnte und vibrierte, die ganze Maschine schüttelte sich und der Regen trommelte schwer auf die straff gespannte Leinwandhaut. Auf der Rollbahn stehen die Männer, die ihm geholfen haben, diesen Start zu ermöglichen. Er sieht in gespannte Gesichter, die regungslos und schweigend auf den Start der Spirit of St. Louis warten. Man sieht, wie er sich anschnallt. Er zieht seine Brille vor die Augen. Dann wendet er den Kopf zu den unten Stehenden und nickt leicht. In die erstarrten Gestalten kommt Bewegung und sie ziehen die Klötze vor den Rädern weg. Langsam schleicht die Maschine vorwärts. Los, Jungs, fasst mit an! Wir schieben an den Flügeln, damit die Maschine besser ins Rollen kommt! Die Fahrt nimmt zu. Einer nach dem anderen lässt die Flügel los. Das Gras links und rechts der Rollbahn fängt an zu verschwinden. Über den Start schreibt Lindbergh später: Ich fühlte, wie sich die Last vom Fahrwerk auf die Flächen verlagerte. Die Mittelmarke huschte vorbei Nur noch Sekunden, um mich zu entscheiden. Drosselklappe wieder zurück oder komme ich weg? Fehlentscheidung bedeutet Bruch. Wahrscheinlich brennend. Ich ziehe den Knüppel energisch zurück und die Räder kommen vom Boden frei. Dann komme ich auch weg. Da setzen die Räder wieder auf. Ich drücke den Knüppel nach vorn, fast Startgeschwindigkeit und vor mir noch 600 Meter Rollbahn. Eine Pfütze. Wasser spritzt unter den Reifen. Eine Fläche neigt sich, hebt sich wieder, als ich Querruder unterschiebe. Die ganze Maschine zittert von dieser Bewegung. Dann wieder ein Sprung, rechte Fläche hängt. Hoch mit ihr. Wieder andrücken gegen die Bahn. Linksruder, geradeaus halten. Ich muss gerade bleiben. Noch eine Pfütze. Wasser spritzt an die Bespannung. Der nächste Sprung ist schon etwas länger. Wahrscheinlich könnte ich schon in der Luft bleiben, aber ich lasse die Räder noch einmal berühren. Ganz vorsichtig. Eine letzte Verbeugung vor der Erde. Dann hebt sich die Spirit of St. Louis von ganz alleine ab. Volle Startgeschwindigkeit und noch 300 Meter bis zum Gewirr der Telegraphendrähte. Jetzt muss ich es schaffen. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber jetzt ist der Vorteil auf meiner Seite. Ich halte den Bug der Maschine tief, steige allmählich, bekomme immer mehr Geschwindigkeit. Und wenn der Motor das noch eine Minute aushält, 1,5 Meter, jetzt 6, 12, unter mir zwischen den Drähten vorbei. 6 Meter sind zwischen mir und ihnen. Der Abstand vom Boden nimmt ständig zu, die Maschine steigt schneller. Ich bin jetzt schon über den Bäumen auf dem Hügel. Es ist 7.45 Uhr. Unter mir ziehen die gepflegten Herrensitze von Long Island rasch vorbei. Ich bin in der Luft, mit vollen Tanks und Rückenwind. Der Motor hat seine Bewährungsprobe bestanden. Ich drossle ihn und er tourt jetzt ganz weich und leicht. Er surrt wie eine Nähmaschine. Bis zur Küste von Connecticut sind es noch 56 Kilometer. Und doch habe ich noch nie so viel Wasser überflogen. Dann sehe ich den Atlantik vor mir. Eine Einöde, die große Einsamkeit einer wüstengleichen Schönheit. Kein Schiff in Sicht. Hinter mir, vor, neben mir, nur Wasser. Ich lehne mich diesmal locker im Cockpit zurück. Die Maschine fliegt leicht dahin. Wenn alles gut geht, werde ich in 1,5 Tagen in Les Bourget bei Paris landen. Gegen Mittag des ersten Tages war ich 640 Kilometer von New York entfernt und hatte bis Paris noch 5160 Kilometer. Ich habe Neuengland, Neuschottland, Neufundland überflogen. Jetzt bin ich über dem Atlantik. Ich habe für beinahe 50 Stunden Benzin im Tank. Die Kilometer fliegen vorüber, während ich über den Ozean geistere. Immer weiter von New York weg, immer näher an Paris. Ich war halb eingeschlafen. Ich halte die Hand in den Propellerwind hinaus und lenke frische Luft auf mein Gesicht. Das hilft. In 4 Stunden und 19 Minuten bin ich 704 Kilometer geflogen. Das entspricht einem Durchschnitt von 163,2 Kilometern in der Stunde. Das Wetter ist recht gut. Manchmal bilden sich Wolken, kleine weiße, die im Sonnenlicht glitzern. Dann wieder mehr graue, die unheilverkündend aussehen können. Aber es kommt kein Sturm auf. Nach ein paar Minuten Regen ist auch der wieder vorbei und meine Maschine surrt vor sich hin. Unwillkürlich denkt man an 1000 Dinge. Zum Beispiel dachte ich daran, warum ich überhaupt diesen Flug mache. Es ist 21 Uhr. Ich habe jetzt 3000 Meter Höhe erreicht und ein Drittel des Fluges liegt hinter mir. Bisher ohne Vorkommnisse. Es ist kalt hier oben. Ein Blick zum Höhenmesser, 3150 Meter. Es ist kalt. Guter Gott. Es gibt außerhalb der Kabine Dinge, an die ich hätte denken müssen. Wie konnte ich das bloß vergessen? Ich reiße den Lederfäustling herunter und halte den Arm aus dem Fenster. An der Fläche der Hand prickelt es wie Nadelstiche. Ich reiße die Taschenlampe heraus und richte den Strahl auf die Strebe. Dort, wo sie in den Flügel verschwindet, ist sie unregelmäßig und glänzend. Eis. Wie viel Eis hat sich an der Maschine festgesetzt? Ich fliege jetzt durch einen Wolkenturm ohne Sicht. Plötzlich merken meine Augen eine Veränderung in der Dunkelheit. Ich blicke zum Fenster hinaus, alles klar vor mir, alles hell. Ich bin in Sekundenschnelle aus der Nacht in den Tag hineingeflogen. Hoffentlich sammelt sich nicht allzu viel Eis an meiner Maschine. Die Gewichtsveränderung kann sich katastrophal auswirken. Ich schaue auf den Tacho. 8 Kilometer in der Stunde fliege ich jetzt weniger. Haben mich die paar Minuten im Wolkenturm 8 Kilometer gekostet? Ich überlegte, ob es nicht klüger wäre, den Kurs neu abzusetzen und zu versuchen, die ganze Sturmfront zu umfliegen, dass ich aus diesen Wolkentürmen herauskomme. Jetzt türmen sich über mir riesige Wolkenklippen auf, weisen mich mit ihren Eiswänden ab. Sie ziehen mich in ihren innersten Wirbel hinein, peitschen mit ihren Hagelschlägen gegen den Rumpf des Flugzeuges. Zum ersten Mal kommt mir ernsthaft der Gedanke an Umkehr. Aber 2440 Kilometer nach New York zurück? Ich habe nur noch 3500 Kilometer vor mir. Ich trage alle Beobachtungen ins Logbuch ein, dann richte ich die Taschenlampe erneut auf die Flügelstrebe. Die Eisschicht ist dünner, sie verdampft allmählich. Der Dunst beginnt sich auch zu lichten. Aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Vom Induktionskompass habe ich mir nicht allzu viel versprochen. Es ist ein neues, sehr kompliziertes Instrument und gerade erst über das Versuchsstadium hinaus. Wenn er jetzt völlig ausfiele, würde mich das gar nicht überraschen. Sollte es möglich sein, dass ich in einen magnetischen Sturm einfliege? Die meisten Piloten spotten über das Wort. Sie meinen, magnetische Stürme seien Ausgeburten der Fantasie wie Luftlöcher. Nichts als Ausreden dafür, dass man sich verfranst hat. Nichts als ein Versuch, über die eigenen Fehler beim Navigieren hinwegzutäuschen. Also gibt es doch magnetische Stürme. Sollte ich da hineingeraten sein? Die Nadel des Kompasses fliegt von Anschlag zu Anschlag hin und her. Es ist so ziemlich sinnlos, darauf zu achten. Der Flüssigkeitskompass ist zwar unruhig, aber er bleibt wenigstens mal ein paar Sekunden ruhig stehen. Ich richte meinen Kurs ein und fliege mit Hilfe der Sterne. Wenn aber eine Wolkenwand kommt und das mit meinem Kompass noch schlimmer wird, weiß ich nicht mehr, ob ich nach Norden, Osten oder Süden fliege. Fliege ich im Kreise? Es ist 22.20 Uhr. Die Kompasse zeigen wieder vernünftig an. Ich führe den Strahl der Taschenlampe an den Flügelstreben lang. Keine Spur mehr von Eis. 2.800 Kilometer hinter mir, 2.800 Kilometer vor mir. Ich habe die Hälfte des Fluges geschafft. Manchmal kann ich die Augen nicht mehr offen halten. Aber den Luxus Schlaf kann ich mir nicht leisten. Es ist Zeit, meine stündliche Eintragung in das Logbuch zu machen. Ich schaue hinunter auf die See. Die Oberfläche aus 2400 Meter Höhe ist leicht gekräuselt. Das bedeutet schwere See. Ich sehe ein beträchtlich aufgewühltes Meer. Das bedeutet Sturm. Ich gehe herunter auf 1500 Meter, noch weiter auf 600, auf 150. Dann fliege ich noch genau 15 Meter über den hohen Wellenbrechern. Der Sturm hat 90 bis 100 Stundenkilometer. Wenn jetzt der Motor versagen sollte, das wäre ein höllischer Landeplatz. Dann habe ich den Kern des Sturmes plötzlich hinter mir. Die Wellen voraus verschwinden und Nebel liegt auf der See. Mir bleibt gerade noch so viel Zeit, den Höhenmesser neu einzustellen und dann beginne ich wieder zu steigen. Der Nebel geht nicht vorbei. Ich fliege immer noch durch eine weiße, milchige Wand. Die Fläche hängt. Die Maschine dreht aus dem Kurs und fällt. Ich habe mit offenen Augen geschlafen. Durch meinen Körper geht es wie ein elektrischer Schlag und ich bin auf der Stelle wach. Es ist eine Sache von Sekunden, dann habe ich die Spirit of St. Louis wieder fest in meiner Hand. Ich dachte gerade daran, ob der Nebel denn überhaupt kein Ende mehr nehme. Da hebt er sich und ich tauche in gleißendes, blendendes Sonnenlicht. Fast zu grell für meine an den Nebel gewöhnten Augen. Der Wind ist bedeutend schwächer geworden und das Sonnenlicht blitzt, als ich aus einer Wolke komme. Irgendwas zieht meinen Blick nach links, nach Norden. Mit einem Schlag ist das Träumen vorbei, denn dort, unter meiner linken Fläche, keine 10 Kilometer von mir entfernt, läuft eine Küste. Genau parallel zu meinem Kurs. Rötliche, dunstverhangene Hügel, Baumgruppen, Felsenklippen davor gelagert, kleine bewaldete Inseln. Ich bin doch über dem Atlantik, 1500 Kilometer vom nächsten Land entfernt. Zeigen denn meine Kompasse völlig falsch an? Ist es die Küste von Grönland oder Labrador, bin ich statt nach Osten nach Norden geflogen. Sonne und Mond haben mir aber bestätigt, dass meine allgemeine Richtung Europa war. Trotzdem sehe ich zur Sicherheit auf die Karte. Ich fange an meinem Wissen zu zweifeln. Der ganze Flug steckt voller Überraschungen, dass ich mich nicht wundern würde, plötzlich auf meiner Karte neue Inseln eingetragen zu finden. Aber es sind keine eingetragen. Es werden einfach Luftspiegelungen sein. Aber das kann nicht sein. Ich sehe ganz deutlich hohe Fichten in den Himmel ragen. Falls es nicht Irland ist, dann ist es vielleicht das sagenumwobene Atlantis. Eine der Inseln liegt jetzt direkt vor mir. Während ich auf sie zufliege, überzeugen mich meine Augen fast, dass es wirkliches Land ist. Aber wie die Fata Morgana sich schließlich in glühende Wüste verwandelt, so schwinden hier auch die grauen, weißen und violetten Schatten. Felsblöcke werden zu Stellen, auf die die Sonne scheint. Bäume werden zu Rissen im Nebel. Ich hatte in den letzten Stunden mehrere kleine Perioden von Müdigkeit, aber jetzt bin ich wieder hellwach. Es ist fast Mittag. Es ist der Tag, an dem ich in Europa, in Paris, landen werde. Ich sehe auf meine Uhr und sehe dem Zeiger zu, wie er langsam vorwärts kriecht. 7.50 Uhr, 7.51 Uhr, 7.52 Uhr, natürlich New Yorker Zeit. Genau vor 24 Stunden bin ich in New York gestartet. Die Sonne brennt jetzt genau über meinem Kopf. Die Nachmittagsstunden laufen so dahin. Inhaltslos, warm, so sicher, wie der Himmel vor mir grenzenlos ist. Der Motor läuft jetzt genau seit 26 Stunden ohne jegliche Wartung. Das ist eine ganze Menge und ich hoffe, er hält noch durch. Ich fliege fast wie im Traum dahin. Plötzlich bemerke ich einen schwarzen Punkt auf dem Wasser. Etwa 4 Kilometer im Südosten. Es wird doch nicht wieder so eine Fata Morgana sein. Ich presse die Lider zusammen und blicke noch einmal hin. Ein Boot. Kein Zweifel, es ist ein Boot. Dann sehe ich genauer hin. Es sind mehrere kleine Kutter. Es sind Fischerboote. Das ist die Küste, die europäische Küste. Sie kann nicht mehr fern sein. Seit ich Neufundland verließ, sind erst 16 Stunden vergangen. 18 und eine halbe Stunde hatte ich mir bis zur Ankunft in Irland zugestanden. Wenn das dort unten, was ich undeutlich im Nebel jetzt erkenne, Irland ist, dann bin ich meinem Zeitplan um 2,5 Stunden voraus. Ich steuere in die Kurve, nehme Richtung auf das Land zu. Beim Näherkommen zeichnet sich eine Fjordküste ab. Auf dem Festland ziehen sich Berge und grüne Felder dahin. Das muss Irland sein. Das kann nichts anderes als Irland sein. Für Schottland sind die Felder zu grün. Für Cornwall oder die Bretagne sind die Berge zu hoch. Unter mir eine langgezogene Bucht und ein Dorf. Ich sehe auf meiner Karte nach und finde eine Stelle, wo das alles zusammenpasst. Es ist die Südküste Irlands. Ich kann es kaum glauben. Ich bin genau auf meinem Kurs. In meinen kühnsten Träumen hätte ich das nicht erhofft. Die Südküste Irlands, auf Kurs, im Zeitplan über 2 Stunden voraus. Die Sonne noch hoch am Himmel, das Wetter klart auf. Ich runde die ganze Stelle noch einmal ab, voller Angst, auch sie als Phantom, als Fata Morgana, die sich im Nebel des Mittelatlantiks auflöst, erkennen zu müssen. Aber es gibt keinen Zweifel mehr. Jede kleinste Kleinigkeit da unten stimmt mit meiner Karte überein. Ich gehe ganz tief herunter, bis ich die Häuser, ja sogar Menschen erkennen kann. Ich fliege über die Höfe und Hügel, über die Häuser des Dorfes Kerry dahin. Jetzt kann ich auch einmal den Motor kontrollieren. Alle Zylinder antworten auf den linken Kontakt, alle Zylinder antworten auf den rechten Kontakt, sämtliche Instrumentenanzeigen stehen normal. Alle Müdigkeit, sogar der Wunsch nach Schlaf ist vergangen. Irland, England, Frankreich, Paris. Heute Abend muss ich in Paris sein. Es klingt wie ein Märchen. Gestern ging ich über den Roosevelt-Flugplatz in Long Island. Heute werde ich über den Flugplatz von Le Bourget laufen. Fantastisch. Plötzlich fängt der Motor an zu schütteln. Ich fahre zusammen, wie vom Blitz getroffen. Er fängt an, unregelmäßig zu stottern. Soll ich etwa zu einer Notlandung gezwungen sein, so kurz vor dem Ziel? Aber natürlich. Es ist nichts Ernstes. Der Bugtank, ganz einfach, er ist leer gelaufen. So wie er leer laufen sollte. Ich schalte auf den Mittelflächentank. Das Rütteln hört auf. Vorsichtig schiebe ich den Drosselknopf nach vorne. Kraft flutet wieder in die Maschine. Sie läuft wieder ganz normal. Innerhalb der nächsten 10 Minuten kommt England in Sicht. Nach einer Stunde der Ärmelkanal. Dutzende von Schiffen flügen durch das Wasser. Vom kleinen Kutter bis zum Ozeanriesen. Ich sehe die Küste Frankreichs. Von dieser Küste aus sind vor 13 Tagen Nongesse und Colly gestartet. Sie starteten in Les Bourget, wo ich nun landen werde. Wie weit sind sie gekommen? Und wodurch gingen sie uns verloren? Hat ihr Motor versagt? Waren es Stürme? War es Brennstoffmangel? Wo mögen sie sein? Sind sie vielleicht irgendwo in der Wildnis Nordamerikas noch am Leben? Unter mir ist Cherbourg. Ich habe den ersten Non-Stop-Flug zwischen Amerika und Europa gemacht. Beinahe 5600 Kilometer von New York. Ich habe den Langstreckenweltrekord für Flugzeuge gebrochen. 16.20 Uhr auf meiner Uhr. Hier ist es jetzt bald 9:30 Uhr. Höchste Zeit, etwas zu essen. Ich halte den Knüppel zwischen den Knien, hole meine braune Tüte hervor und esse ein Brötchen. Es ist die erste Nahrung seit meinem Start. Ich fliege in 1200 Metern Höhe. Da sehe ich auf einmal Lichter. Immer mehr, immer mehr. Und inmitten der Millionen Lichter ragt eine dunkle Säule gegen den Himmel. Das muss der Eiffelturm sein. Paris. Ich fliege eine Runde über ihm und wende mich nach Nordosten, nach Le Bourget. Und in der Tat, da ist ein dunkles Gelände zu meiner Linken. Groß genug, um ein Flugplatz zu sein. Es ist auch rundum von Lichtern gesäumt. Das muss Le Bourget sein. Was soll es sonst sein? Ein Flugplatz ist es auf alle Fälle. Jetzt bin ich, den Wind im Rücken, 500 Meter über die Scheinwerferposition am Landekopf hinaus. Gas etwas weg, auf der Fläche herum in die Kehre, gegen den Wind. Ich setze zum Einschweben an. Bis zu den Hallen sind es jetzt noch knapp 100 Meter. Du bist zu hoch, zu schnell, mein Lieber, sage ich zu mir. Lass die Flächen hängen. Tritt Ruder links, Seitenslip, aufpassen, bloß nicht an Fahrt verlieren. Du hast die Spirit aus St. Louis noch niemals nachts gelandet. Besser also, du kommst gerade raus rein. Vorsicht, wenn man müde ist, bumst man sehr leicht auf. Immer noch zu schnell. Schwanz zu weit oben, noch nicht aufsetzen, noch nicht, aber da setzen schon die Räder ganz leicht auf, berühren den Boden, heben wieder ab. Nein, ich will den Kontakt behalten. Vorsichtig den Knüppel nach vorne, wieder Berührung, ab, nochmal, wieder. Jetzt auch der Schwanzsporn. Keine schlechte Landung, aber ich bin aus der Platzbeleuchtung, kann nicht das Mindeste vor mir sehen, wenn ich bloß einen Bordscheinwerfer hätte. Langsamer jetzt, langsam genug. Kann gefahrlos wenden, wenn es nötig sein sollte. Links Seitensteuer, Knüppel rüber auf die andere Seite, die Spirit of St. Louis macht eine Schwenkung, rollt aus und steht. Auf der festen Erde, im Zentrum von Le Bourget. Ich fange an, auf die Hallen und Scheinwerfer loszurollen. Doch, was ist das? Rennende Menschen. Der ganze Platz vor mir ist lebendig. Nicht im Traum ist mir eingefallen, dass meine Maschine auf ihrem Weg von Irland bis zur Hauptstadt Frankreichs derart genau gemeldet sein könnte. Als meine Räder den Boden berührten, konnte ich nicht ahnen, dass Zehntausende von Männern und Frauen die Absperrung niederrissen und die aufgestellten Wachen durchbrachen. Die Begrüßung, die mich in Le Bourget erwartet hatte, war nur ein Vorbote für den Empfang, den mir ganz Frankreich, Belgien, England und durch Botschaften ganz Europa bereiten sollte. Es war ein Willkommen, für das es kein Wort der Würdigung gibt. Lindbergh hatte es geschafft. Um 22.20 Uhr landete vor den Augen von mindestens 25.000 Menschen die kleine weiße Maschine in Le Bourget. Aber draußen vor dem Flughafen standen noch weit über 100.000 Menschen und wollten ihn sehen. Tausende hatten schon seit 7 bis 8 Stunden auf den großen Augenblick gewartet. Hoffnung war in ihren Gesichtern zu lesen, aber auch Skepsis, ja sogar Angst. Man sprach von einer Landung 18:30 Uhr. Das glaube ich nicht. Es war schon nach 8 Uhr. Die Sonne geht schon unter. Es soll schwer sein, im Dunkeln zu landen. Ah, der wird es schon schaffen, wenn er überhaupt bis hierher kommt. Lindbergh ist bei Cherbourg gesichtet worden. Er hat Cherbourg passiert. Was sagst du, Kai? Das muss ein Mordskerl sein, dieser Lindbergh. Ich sage dir, die Chance ist 1 zu 1000. Das schwierigste Problem ist doch die Landung. Natürlich. Ohne Navigationsgeräte ist es kaum zu schaffen. Das wäre zu schade um ihn. So ein tapferer Junge. Ja, wie alt ist der eigentlich? 25 sein. Du, da machen sie die Landelichter an. Hör doch. Hörst du dieses Brummen? Ja, jetzt höre ich es ganz deutlich. Guck mal, das ist. Ich weiß nicht, aber. Wer sollte es sonst sein? Ja, offenbar war es nicht. Du sieh doch, die Landelichter verlöschen wieder. Es ist schon 10 Uhr. Ja, nun, ich hab schon 10.16 Uhr. Ich höre schon wieder ein Brummen von einem Flugzeug. Die Landelichter sind auch wieder angegangen. Da, hast du das gesehen? Du, das Flugzeug! Ich hab's ganz deutlich gesehen! Jetzt ist es wieder verschwunden. Gott, ein Glück, dass wir so lange gewartet haben. Und dass wir einen so guten Platz haben. Wir können alles sehen. Ganz nah sind wir dran. Dort, sieh doch, dort. Er ist gelandet. Ganz langsam rollt er aus. Eine perfekte Landung. Er ist gelandet, ja. Das muss er sein. Ja. Als das Flugzeug sichtbar wurde, wie auf einer Leinwand, kannte die Menge keine Hemmung mehr. Die Menschen fluteten durch die Absperrkette von Soldaten und Polizisten und rannten über das Rollfeld. Die ersten, die das Flugzeug erreichten, waren zwei Arbeiter. Diesmal hat er es geschafft. Diesmal hat er es geschafft. Ja, er hatte es geschafft. Im nächsten Augenblick hatten ihn ein paar Dutzend Leute auf die Schultern gehoben und versuchten, ihn über das Rollfeld zu tragen. Zwei französische Piloten, Major Pierre Weiss und Sergeant de Troyer, retteten Kapitän Lindbergh schließlich vor dem rasenden Mob. Sie brachten ihn in ein Renault und fuhren ab zur Kommandantur. Nach Schätzung der Polizei brandete eine Menge von über 100.000 Menschen gegen das kleine Gebäude der Kommandantur, um den Helden dieses Tages zu sehen. Und da erschien er plötzlich am Fenster und schwenkte seine Kappe. Während der junge Mann sich etwas ausruhte, wandte sich ein Teil der Menge seiner Maschine zu, die völlig unversehrt gelandet war. Noch ehe die Polizei eingreifen konnte, hatten Andenken besessene Zuschauer alles abgerissen und abmontiert, was sie erreichen konnten. Als sie gerade daran gingen, die Flügelbespannung abzumontieren, konnte die Polizei und eine Abteilung Soldaten mit vorgehaltener Waffe noch das Letzte verhindern. Vor dem Place de l'Opéra standen zwei Männer und unterhielten sich. Wenn die Meldung von Empress of France, dass die Maschine über der irischen See gesichtet worden ist, sich nun als falsch erweist, so wie vor 2 Wochen das Telegramm über den Flug von Montchassis und Colis, die auch angeblich über Nova Scotia gesichtet worden sein sollten. Nicht auszudenken. Sie hätten ihn vielleicht doch nicht fliegen lassen sollen. Ganz allein. Das ist doch Wahnsinn. Wenn er vor Erschöpfung zusammenfällt, ist es aus. Man sollte aber die Hoffnung nicht aufgeben. Noch ist es nicht zu spät. Man sollte das Schicksal nicht so herausfordern. Ja, schon, aber andererseits, nur mit solch wagemutigen Männern ist der Fortschritt zu schaffen. Wenn er es heute schafft, dann wissen wir, dass eine Überquerung des Atlantik möglich ist. Man wird weiterarbeiten, man wird bessere Flugzeuge bauen, bessere Motoren, vielleicht eines Tages größere und noch schnellere Flugzeuge bauen. Vielleicht kann man eines Tages in 24 Stunden oder noch etwas weniger in New York sein. Nicht auszudenken. In einem Tag in New York. Die Zukunft wird von solchen Männern gemacht wie diesem Lindbergh. Von den Pionieren, den mutigen, durch nichts abzubringenden Männern. Es kommt eine neue Meldung. Kannst du hören, was sie sagen? Ich glaube, dass es jetzt soweit ist. Er scheint es geschafft zu haben. Wie spät ist es? Genau, 22:25 Uhr. Das ist eine Stunde, die ich mir merken werde. Man erlebt so etwas nicht oft. Für mehrere solcher Sternstunden ist unser Leben zu kurz. Du sagst es. Wir haben uns doch um 7 Uhr zum Essen getroffen und nun stehen wir hier und warten zitternden Herzens auf einen Menschen, den wir gar nicht kennen. Bang um ihn, beten für ihn. Und haben Tränen in den Augen, weil wir über seine Landung glücklich sind. Komm, lass uns essen gehen. Während die Menge überall in Paris unerschütterlich ausharrte und wartete, wurde Kapitän Lindbergh um Mitternacht unbemerkt vom Flugplatz gefahren, um irgendwo in der Stadt seine wohlverdiente Ruhe zu finden. Vor dem amerikanischen Komitee und später vor den Vertretern der Presse betonte Lindbergh vor allem, dass er sich nicht besonders angespannt gefühlt hätte. Er sagte: Ich hätte die Strecke zur Hälfte noch einmal fliegen können. Ja, würden Sie heute nach dem geglückten Flug das Wagnis noch einmal unternehmen? Wenn ich noch einmal diese guten Voraussetzungen anträfe, noch einmal eine so gute Maschine hätte, die gleichen Wetterbedingungen, ja. Sie werden in New York wie ein Held empfangen werden, Mr. Lindbergh. Ich denke, auch das geht vorbei. Lindbergh kehrte nach Amerika zurück und wurde gefeiert wie nie jemand zuvor. Der Broadway, die Fifth Avenue, ganz Manhattan glich einem Meer von Menschen und seine Fahrt im offenen Wagen wurde zu einer Triumphfahrt ohnegleichen. Konfettis fielen wie Schneeflocken tonnenweise aus den Wolkenkratzern. Der Jubel der Menschen kannte keine Grenzen. Sie tanzten und sangen. Und Leute, die sich nie im Leben zuvor gesehen hatten, lagen sich in den Armen. Seit dem Tag, der das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete, hat Amerika nicht ein solches Fest erlebt. Amerika hatte wieder einmal einen Helden zu feiern. In New York läuteten die Glocken, vom Hafen hörte man von allen Schiffen die Nebelhörner tuten, die Autos hupten, alle verfügbaren Sirenen heulten auf und wohl keine New Yorker hielt es an diesem Tag an seinem Arbeitsplatz. Waren es in Paris mehr als 100.000, so waren in New York wohl Millionen Menschen unterwegs, um diesen jungen Mann zu feiern, der erschöpft, die blonden Haare in der Stirn, im Wagen stand und den Menschen zuwinkte. Es regnete Blumen über Blumen und die New Yorker Straßenreinigung musste tonnenweise Müll abfahren, als der Tag zu Ende ging. Die Polizei musste sich die ganze Nacht um Betrunkene kümmern, die, wer weiß woher, Alkohol bekommen hatten. Aber heute drückte man ein Auge zu. An so einem Tag fragt man nicht nach dem Woher. Man kannte ja das Warum. Aus dem Kapitän Lindberg wurde der Oberst Lindberg und fortan saß der kleine Postflieger aus St. Louis hinter dem Schreibtisch einer großen amerikanischen Luftfahrtgesellschaft. Er arbeitete im Rockefeller-Institut für medizinische Forschung und war ein wohlhabender Mann geworden. Und er, der 1927 wie ein Held gefeiert wurde, wurde noch einmal zum Mittelpunkt in einem Geschehen negativster Art. Das war im Jahre 1932. Er wohnte mit seiner Frau in einem Landhaus in Hopewell in New Jersey. Seit seinem Atlantikflug im Jahre 1927 galt er als Nationalheld und erregte zu seinem eigenen Unmut Aufsehen auf Schritt und Tritt. Das 200 Hektar große Grundstück war für seine Zwecke geradezu ideal, bequem von New York zu erreichen und zugleich gut gegen Neugierige abgeschirmt. Das Haus war noch nicht ganz fertig eingerichtet. Es fehlten noch Gardinen, aber sie wohnten bereits dort. An den Wochenenden fuhren sie meist zu Ann Lindbergs Mutter, nach Inglewood, auch in New Jersey. Am 1. März, an einem Dienstag des Jahres 1932, waren sie in ihrem Hause, zusammen mit dem Kindermädchen Betty und dem Butler Watley. Das Holz knisterte im Kamin. Ich habe noch etwas zu arbeiten. Geh nur schlafen, ich komme bald nach. Gute Nacht. Gute Nacht, Liebes. Gegen 10 Uhr betrat Betty das Kinderzimmer, weil sie den Kleinen noch einmal aufs Töpfchen setzen wollte. Als sie einen Augenblick ruhig dastand, um ihre Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, merkte sie plötzlich, dass sie den Kleinen nicht atmen hörte. Sie ging zu dem Kinderbett, bemerkte aber, dass dieses leer war. Sie nahm an, dass die Mutter das Kind vielleicht zu sich genommen hatte. Sie ging zum Schlafzimmer von Ann Lindberg. Mrs. Lindberg, haben Sie das Kind bei sich? Nein, warum fragen Sie? Er ist nicht in seinem Bettchen. Herr Oberst, ist der Kleine bei Ihnen? Nein, natürlich nicht. Ist er nicht in seinem Bett? Nein. Suchen Sie, Betty. Überall. Waterley, das Kind ist nicht in seinem Bett. Helfen Sie uns suchen. Suchen Sie. Ich kann ihn nirgends entdecken. Um Himmels Willen, Charles, was ist mit unserem Kind geschehen? Ich fürchte, Anne, man hat ihn entführt. Komm ins Kinderzimmer. Mach Licht an. Hier, Mr. Lindberg, hier liegt ein Briefumschlag. Fassen Sie ihn nicht an. Lassen Sie ihn liegen. Das muss die Polizei machen. Sie müssen die Fingerabdrücke untersuchen. Ich muss die Polizei anrufen. Diese Flecken auf dem Teppich. Betty, waren die schon vorher da? Das sind Lehmflecken, so rötlich-gelb wie im Garten. Ich muss sofort die Polizei anrufen. Ich habe die Polizei in Hopewell schon angerufen, Mr. Lindberg. Danke, Waterley. Ich muss das FBI anrufen und Breckenridge in New York. Als kurz darauf der Polizeichef von Hopewell eintraf, führte Lindberg ihn ins Kinderzimmer. Nach kurzer Untersuchung begaben sich die Beamten in den Garten. Gehört Ihnen die Leiter, die im Garten liegt, Mr. Lindberg? Welche Leiter? Waterley, was ist das für eine Leiter? Ich weiß nicht. Unsere Leiter ist im Geräteschuppen. Kann ich die Leiter einmal sehen, Sheriff? Sie ist dreiteilig und zum Zusammensetzen. Nein, so eine Leiter haben wir nicht. Na, direkt unter dem Fenster zum Kinderzimmer haben wir zwei Eindrücke entdeckt, in die diese Leiter genau passt. An einem Teil ist eine Sprosse und ein Holm gebrochen. Hier, Mr. Lindberg, Colonel Schwarzkopf vom FBI und Oberst Breckenridge sind gerade gekommen. Führen Sie die Herren heran, bitte. Ich bin entsetzt, lieber Freund. Wo ist der Brief? Hier, bitte. Ohne Zweifel eine Entführung. Auf diesem Zettel steht, übrigens in einem schlechten Englisch, Werter Herr, halten Sie 50.000 Dollar bereit, 25.000 Dollar in 20-Dollar-Noten, 15.000 Dollar in 10-Dollar-Noten und 10.000 in 5-Dollar-Noten. In 2 bis 4 Tagen teilen wir Ihnen mit, wo Sie das Geld abliefern sollen. Lassen Sie nichts in der Öffentlichkeit bekannt werden. Und holen Sie nicht die Polizei. Das Kind ist gut aufgehoben. Wir unterschreiben immer so. Mit drei Löchern. Die Unterschrift war merkwürdig. Aber man konnte sie mit keiner anderen verwechseln. Zwei ineinandergreifende Kreise, deren Überschneidung ein Oval bildete. Die Kreislinien waren blau, das Oval rot ausgefüllt. Die Entführer hatten verlangt, dass die Öffentlichkeit nicht das Geringste erfahren sollte und vor allem die Polizei durfte nicht eingeschaltet werden. Aber schon nach Watterleys Anruf ratterten die Polizeifernschreiber in die benachbarten Staaten und die Zeitungsredaktionen, die von der Sache Wind bekamen, brachten die Meldung auf den ersten Seiten in großer Aufmachung. Tausende von Neugierigen strömten zum Lindbergschen Landhaus hinaus. Ein Schrei der Empörung ging durch das ganze Land und die New York Times forderte endlich ein Bundesgesetz gegen die Kindesentführung. Zwei Tage später brachten alle großen Zeitungen auf Bitten der Mutter eine Liste der Kost, an die der kleine, jetzt 1,5 Jahre alte Charles gewöhnt war. Am 4. März kam wieder ein Brief, der mit den bewussten Kreisen unterzeichnet war. Werter Herr, wir haben Sie gewarnt, nichts bekannt zu machen und die Polizei nicht zu holen. Jetzt müssen Sie die Folgen tragen, das heißt, wir müssen den kleinen Jungen behalten, bis alles ruhig ist. Haben Sie keine Angst um das Kind. Wir geben ihm die gewünschte Kost. Wir selber wollen, dass es in guter Gesundheit zurückkommt. Und als Lösegeld haben wir $50,000 ausgemacht. Aber jetzt brauchen wir eine Person mehr. Da sind es jetzt 70.000. Wir sagen noch, wo Sie das Geld abliefern sollen. Aber erst, wenn die Polizei weg ist und die Zeitungen still sind. Die englischen Wörter good und out waren deutsch geschrieben, gut und aus. Doch sah die Polizei noch keinen Beweis dafür, dass der Täter ein Deutscher war. Es konnte sich auch um eine absichtliche Irreführung handeln. Al Capone, der berüchtigte amerikanische Gangster, bezeichnete diese Entführung als eine Gemeinheit und setzte auf die Rückgabe des Kleinen $10,000 Belohnung aus. Durch Journalisten ließ er wissen, dass er sich persönlich um die Rückgabe des Kindes kümmern wolle, wenn man ihn freiließe. Al Capone saß gerade für 11 Jahre im Zuchthaus. Das brachte Lindbergh und Breckinridge auf die Idee, einen Mittelsmann zur Unterwelt zu suchen. Ihre Wahl fiel auf Morris Rosner, einen früheren Agenten der Bundespolizei, der gute Verbindung zur Unterwelt hatte. Rosner fand sich bereit und ging fortan im Hause Lindbergh ein und aus. In New York gab es einen Lehrer. Er war schon 72 Jahre alt. Als er am 5. März las, dass sich die Familie Lindbergh an die Unterwelt wenden musste, schrieb er einen empörten Brief an seine Zeitung und erbot sich, mit den Entführern an jedem beliebigen Ort zusammenzukommen und verspreche, ihre Namen niemals preiszugeben. Dieser Mann war Dr. John F. Condon, der in dieser Geschichte noch eine große Rolle spielen sollte. Am 9. März erhielt er einen Brief von den Entführern. Werter Herr, wenn Sie den Vermittler in der Lindbergh-Sache machen wollen, befolgen Sie genau die Anweisungen. Übergeben Sie beiliegenden Brief an Herrn Lindbergh. Wenn Sie das Geld von Herrn Lindbergh bekommen haben, geben Sie im New Yorker American die Anzeige auf Geld bereit. Seien Sie jeden Abend von 6 bis 12 zu Hause. Condon rief sofort bei Lindbergh an. Hallo, hier Lindbergh. Herr Lindbergh, ich bin Dr. John F. Condon. Ich habe Verbindung zu den Entführern aufgenommen und meine Vermittlungsrolle angeboten. Ich bin ein Mann von 72 Jahren. Zu mir wird man Vertrauen haben. Ich habe einen Brief von den Entführern bekommen, den ich Ihnen vorlesen soll. Bitte, Mr. Condon, lesen Sie vor. Sie schreiben: Werter Herr, Herr Condon will den Vermittler machen. Sie können ihm die 70.000 geben. Machen Sie ein Paket von dieser Größe. Es ist genau die Größe des Paketes angegeben auf einer Zeichnung. Und dann weiter. Wenn wir das Geld in den Händen haben, werden wir Ihnen sagen, wo Ihr Sohn ist. Sie können ein Flugzeug bereithalten. Es ist etwa 150 Meilen weit. Ist das alles? Nein, da ist noch eine eigenartige Zeichnung unter dem Brief, die ich nicht deuten kann. Zwei ineinandergreifende blaue Kreise, deren Überschneiden bildet dann ein Oval. Ich nehme mir einen Wagen, ich komme sofort zu Ihnen. Ach, Sie haben doch sehr viel zu tun, Mr. Lindbergh, und ich habe viel Zeit. Ich komme lieber zu Ihnen. Gegen 2 Uhr nachts kam Condon bei den Lindberghs an. Lindbergh prüfte den Brief, die Kreise, es bestand kein Zweifel, stammten von den Entführern. Wenn ich Sie darum bitte, die Vermittlerrolle zu übernehmen, würden Sie damit einverstanden sein? Natürlich bin ich einverstanden. Ich habe mich ja den Entführern gegenüber schon erboten. Dann bitte ich Sie, die Nacht über hier zu bleiben. Ja, selbstverständlich. Macht es Umstände, Ihrer Frau vorgestellt zu werden? Ich möchte die Mutter kennenlernen. Meine Frau schläft seit Tagen kaum mehr. Ich bitte Sie, mich in Ihr Zimmer zu begleiten. Anne? Das ist Dr. Condon. Ich habe dir schon von seinem Telefonanruf erzählt. Er will uns helfen, den kleinen Charles zu finden. Ich danke Ihnen, Doktor. Nicht weinen. Ich bringe Ihnen Ihr Kind bald wieder. Sehen Sie sich das Gesicht Ihres Mannes an. Ich glaube, der ist auf mich, alten Knacker, sogar eifersüchtig. Darüber musste Anne leise lächeln. Das erste Mal seit Tagen. Condon kehrte am nächsten Tag mit einem Schreiben Lindbergs, das ihn als Mittelsmann legitimierte, nach Bronx zurück. Er gab sofort die Anzeige auf, Geld ist bereit, und unterschrieb mit J-A-S-F-I-E, Yasfi. Er sollte als Mittelsmann von Reportern nicht ausgemacht werden können. Die Entführer würden das schon verstehen. Breckenridge, der mit Condon in dessen Wohnung gefahren war, erbot sich, solange die Sache dauerte, bei ihm zu bleiben. Am 11. März klingelte bei Condon das Telefon. Haben Sie den Brief mit der bewussten Unterschrift bekommen? Ja. Er gibt die Antwort einem anderen weiter. Ich hörte ihm Starte Sito. Seien Sie still. Das ist italienisch. Sie werden bald neue Nachricht erhalten. Ich bin fast sicher, dass Sie es mit der Bande zu tun haben. Mr. Condon, falls Sie mit den Gangstern in Verbindung treten sollten, werden Sie sich zweifellos in Gefahr begeben. Ich glaube nicht, dass man sich an mir, alten Mann, vergreifen wird. Ich bin da sehr optimistisch. Ich möchte nur, dass die Sache schnell zum Abschluss gebracht wird und die arme Frau ihr Kind zurückerhält. Ich hoffe, man wird Sie für das, was Sie und Ihre Angehörigen jetzt durchmachen, angemessen belohnen. Ja, ich wünsche mir schon eine Belohnung, aber die ist vielleicht zu hoch. Zu hoch? Für die Lindbergs? Ja, die Belohnung, die ich mir wünsche, ist, den Kleinen in die Arme seiner Mutter zurückzulegen. Ich denke, Mr. Condon, dass sich das bestimmt einrichten lässt. Am 12. März abends um 8:30 klingelte es an der Wohnungstür bei Condon. Ein Taxifahrer brachte einen Brief. In dem Brief steht, dass ich an einem nicht mehr betriebenen Würstchenstand unter einem Stein einen Zettel finden werde. Ich soll das Geld mitbringen. Das Geld ist ja nicht bereit. Es dauert noch ein bisschen, die Scheine in die gewünschte Form zu bekommen. Na, ich werde den Leuten schon klar machen. Ich brauche nur einen Wagen, um dorthin zu kommen. Ich werde Sie fahren. Nein, nicht Sie. Verzeihung, aber das halte ich nicht für gut. Ich werde einen Freund bitten. Wie Sie meinen. Vielleicht haben Sie recht. Condon fuhr mit einem Freund zur angegebenen Stelle. Es war eine schaurige Nacht. Es war empfindlich kalt und die Straßen schienen ihm an diesem Abend besonders düster zu sein. Endlich fanden sie den Würstchenstand. Condon stieg aus, fand auch den Stein und hielt den bewussten Zettel in seiner Hand. Er stieg wieder in den Wagen, der noch mit laufendem Motor bereitstand. Hier steht, ich solle auf der anderen Straßenseite dem Friedhofszaun folgen bis zur 233. Straße. Dort will mich einer treffen. Naja, fahren Sie weiter bis zur 233. Straße. Und dort steige ich aus und dann gehe ich zu Fuß weiter. Er ging bis zum verschlossenen Tor des Woodlawn-Friedhofes und wartete dort. Plötzlich sah er hinter den Gittern etwas Weißes blinken. Es war eine Hand. Dann erkannte er die Gestalt eines Mannes, der den Hut tief ins Gesicht gezogen hatte. Haben Sie das Geld? Nein, ich kann das Geld erst bringen, wenn ich das Paket, das Kind sehe. Polizei! Halt, bleiben Sie doch stehen. Warum rennen Sie weg? Sowas dürfen Sie doch mit mir nicht machen. Ich bin ein alter Mann. Ich kann doch nicht so schnell rennen. Ist zu gefährlich. Das kann 20 Jahre kosten. Komme ich auf den elektrischen Stuhl, wenn das Kind tot ist? Tot, sagen Sie? Tot? Ja, aber es lebt und ist bei bester Gesundheit wirklich. Woher soll ich wissen, dass ich mit dem Richtigen spreche? Sie haben doch den Brief mit den Kreisen bekommen, oder? Ja, hier, ich habe hier zwei Sicherheitsnadeln. Kennen Sie die? Ja, die sind aus dem Kinderbett. Okay. Wie heißen Sie? Sie spinnen wohl. Sie denken doch nicht, dass ich Ihnen meinen Namen sage. Aber wenigstens Ihren Vornamen. Also heißt Millionen. Also gut, John. Ja, John, also steigen Sie aus. Ich habe $1,000. Die gebe ich Ihnen, wenn Sie aussteigen. Ihr Geld wollen wir nicht. Ja, wer ist wir? Ich bin nur der Mittelsmann. Es gehören noch 5 Mann zur Bande. Steigen Sie aus. Ich stehe gerade dafür, dass Ihnen Oberst Lindberg beisteht. Im Rahmen des Möglichen. Stellen Sie sich vor, was mit Ihnen geschieht, wenn Sie gefasst werden. Nein, wir haben ein ganzes Jahr lang alles ganz genau vorbereitet. Nichts da, ich muss jetzt weg. Sie hätten lieber Geld mitbringen sollen als gute Worte. Ich bringe Ihnen auch einmal einen richtigen Beweis dafür, dass Sie es mit den richtigen Leuten zu tun haben. Den Schlafanzug des Kleinen, okay? Na gut, Sie melden sich wieder, ja? Wir melden uns, worauf Sie sich verlassen können. 2 Tage später kam mit der Post der Schlafanzug des kleinen Charles. Für Lindberg war das ein Beweis dafür, dass der alte Lehrer Konten das Vertrauen der Entführer genoss. Jetzt konnte die Sache endlich abgewickelt werden. Aber dann kam ein Brief, der alles wieder zweifelhaft machte. Die Entführer verlangten das Geld, bevor man das Kind sehen konnte. Sie sollten wieder ein Inserat aufgeben. Diesmal einverstanden, Geld ist bereit. Jeden Tag gab Konten das Inserat auf, aber niemand meldete sich. Dann trat eine unerwartete Wendung ein. Ein Mr. Curtis, ein angesehener Mann aus Norfolk in Virginia, schrieb an Lindberg, dass er mit den Kidnappern in Verbindung stünde. Curtis kam am 22. März in Lindbergs Haus und hatte Pfarrer Dobson, den Superintendenten aus Norfolk, mitgebracht. Er hatte ein Empfehlungsschreiben von Admiral Burridge, dem Kommandanten des Kreuzers, der Lindberg nach seinem Atlantikflug in die Heimat zurückbrachte. Tja, das kam so. An mich machte sich ein gewisser Sam heran. Ich kenne den Kerl als Rumschmuggler. Dieser Sam erzählte mir, die Kidnapper hätten ihn gebeten, über mich Verbindung zu Ihnen, Mr. Lindberg, aufzunehmen, da Sie die Unterwelt in New York und New Jersey fürchten. Diese würden einen Anteil am Lösegeld fordern, meinen Sie? Ich hatte natürlich nicht die geringste Lust, mich mit Verbrechern einzulassen. In Gedanken aber an meine eigenen beiden Kinder habe ich mich dann doch bereit erklärt, mit diesem Sam über die Bedingungen zu verhandeln. Die Bande verlangte als Vertrauensbeweis die Hinterlegung von $25,000 auf die Namen der 3 Unterhändler auf einer Bank in Norfolk. Ich glaube bestimmt, Mr. Curtis und Hochwürden, dass sie im besten Glauben handelten. Jedoch habe ich Grund zu der Annahme, dass sie es mit Betrügern zu tun haben. Ich will aber nichts unversucht lassen, mein Kind wiederzubekommen. Dieser Sam kann auf ganz einfache Art beweisen, dass tatsächlich die Kindesräuber hinter ihm stehen. Er soll einen Brief schreiben und ihn unterschreiben. Ja, ich werde das veranlassen und ich hoffe, Ihnen, lieber Lindberg, damit helfen zu können. Die Herren kehrten nach Norfolk zurück. Aber irgendein findiger Reporter hatte Wind von der Sache bekommen und so ging diese Sensationsmeldung durch die Presse. Als Condon davon hörte, war er tief bestürzt. Hatten ihn die Kidnapper ausgebotet? Es sah fast so aus. Lindberg gab eine Presseerklärung ab, dass der Sache mit Mr. Curtis keine Bedeutung beizumessen sei. Das beruhigte Condon. Trotzdem blieb die Sache rätselhaft. Warum hatten sich die Kidnapper nicht auf sein Inserat gemeldet? Er entschloss sich, ein neues Inserat aufzugeben. Mit dem Text, Geld ist bereit, gibt uns Chiffreanweisung. Jasfi. 3 Tage bangen Wartens vergingen, dann endlich eine Nachricht von John. Chiffriere nicht nötig. Ihr wisst genau, was wir wollen. Wir behalten das Kind an einem sicheren Ort, bis wir das Geld haben. Wie kann Herr Lindberg so vielen falschen Spuren folgen? Er weiß doch, wir sind die Richtigen. Wenn er noch lange zögert, verdoppeln wir die Summe. Dr. Conton, die Entführer haben recht. Ich zögere zu lange. Ich gehe jetzt ohne Bedingungen zu stellen auf alles ein, was Sie verlangen. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich werde eine neue Anzeige aufgeben. Schon am nächsten Tag bekam Conton die Antwort. Bitte um Mitteilung, ob Samstag recht ist. Wenn ja, setzen Sie in die Zeitung. Ja, alles okay. Mr. Lindberg, wir haben jetzt das Geld beisammen. Die Sache kann steigen. Wir machen 2 Pakete. Eins mit $50,000 in Goldzertifikaten und $20,000 in 5, 10 und $20-Noten. Die Sache ist gefährlich, Mr. Conton. Wenn Sie sich jetzt noch aus der Sache zurückziehen wollen, ich habe größtes Verständnis dafür. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Ich mache es schon. Um 19.45 Uhr kam wieder ein Taxi und brachte einen Brief. Dr. Conton wurde angewiesen, vor einem Blumenladen am St. Raymonds Friedhof in Bronx nach einer versteckten Mitteilung zu suchen. Diesmal fuhr Lindberg selbst den Lehrer zu der angegebenen Stelle. Conton fand die Mitteilung sehr bald. Sie lautete: Folgen Sie der Whitmore Avenue nach Süden. Bringen Sie Geld mit. Und kommen Sie allein. Ich gehe jetzt. Ich lasse das Geld aber noch hier. Ich will erst mit John sprechen. Haben Sie das Geld? Ja, es liegt im Wagen. Ich will das Geld sofort haben. Sie bekommen es, wenn Sie mir einen Zettel geben, auf dem der Aufenthaltsort des Kindes angegeben ist. Den kann ich Ihnen in wenigen Minuten verschaffen. Holen Sie inzwischen das Geld. Hören Sie, John, Lindberg ist kein so reicher Mann, wie Sie vielleicht glauben. Behandeln Sie ihn ein bisschen anständig. Zuerst wollten Sie 50.000 haben und die hat er aufbringen können, aber die restlichen 20.000 nicht. Na schön, wenn wir keine 70.000 kriegen können, dann eben nur 50.000, aber die sofort. Condon holte das Päckchen mit den 50.000 und kam wieder an den Punkt zurück. Ich habe das Geld. Wo ist der Zettel? Ich habe hier diesen Brief. Da steht alles drin, aber Sie dürfen ihn erst nach 6 Stunden öffnen. Okay, hier ist das Geld. Gute Nacht, John. Mr. Condon, denken Sie daran. Kein falsches Spiel. Es hat alles geklappt. Ich habe den Brief. Aber ich musste versprechen, ihn erst in 6 Stunden zu öffnen. Dann soll es auch so sein. Ich werde ihn in 6 Stunden öffnen. Ich meine, ich habe das versprochen. Sie nicht. Schließlich haben Sie die 50.000 gezahlt. Und nun sollten Sie aber auch wissen, wo Ihr Kind ist. Wenn etwas nicht stimmt, verlieren wir kostbare Minuten. Sie haben recht. Ich mache den Brief auf. Was schreiben Sie? Sie schreiben, dass das Kind auf einem Boot zwischen Horsenex Beach und Gay Head bei der Elizabeth-Insel ist. Es ist ein kleines Boot, 8 Meter lang und heißt Nelly. Endlich! Endlich! Am nächsten Tag suchte Lindberg mit einem Wasserflugzeug die ganze Bucht ab, aber er fand kein Boot, auf das die Beschreibung zutreffen konnte. Er sucht auch noch am nächsten Tag, wieder ohne Erfolg. Conton gab eine neue Anzeige auf. Sie sollte jeden Tag erscheinen, bis sich jemand meldete. Aber keine Antwort kam. Lindberg wandte sich jetzt an die Regierung. Das Schatzamt reagierte sofort und gab an alle amerikanischen und kanadischen Banken eine Liste der Seriennummern des Lösegeldes durch. Man ließ den Namen Lindberg aber ganz heraus, um die Verbrecher nicht aufmerksam zu machen. Ein Reporter erkannte aber sofort die Zusammenhänge und schon hing die Sache an der großen Glocke, wo sie bestimmt nicht hingehörte. Da meldete sich Curtis wieder. Er meldete, dass die Bande versucht habe, mit ihm Verbindung aufzunehmen. Einer von ihnen sei ein gewisser John. Dieser John habe ihm, Curtis, ein Bündel Banknoten gezeigt, die mit den Seriennummern des Schatzamtes übereinstimmten. Er nehme an, die Bande wolle wieder Verbindung aufnehmen und ein Treffen auf hoher See vereinbaren. Er sagte weiter, die Gangster hätten sich mit ihm auf einem Fischerboot getroffen, der Mary B. Moss, und hätten weiteres Lösegeld gefordert. Das hätten sie von Anfang an vorgehabt und diesmal müsse Lindberg noch $20.000 zahlen, aber ohne die Seriennummern zu veröffentlichen. Am 22. April bestieg Lindberg in Norfolk die Marken. Sie suchten einen ganzen Tag die See ab, fanden jedoch nichts. Die nächsten 8 Tage war die See so stürmisch, dass die Marken gar nicht erst auslaufen konnte. Am 6. Mai erklärte Curtis nach einer Fahrt über Land, dass er wieder mit den Kidnappern gesprochen habe. Sie hätten ihm einen neuen Treffpunkt genannt, diesmal in den Gewässern in New Jersey. Lindberg schiffte sich wieder ein. Nachdem er jedoch einen Tag und eine Nacht vergeblich gesucht hatte, musste die Suche wegen zu hohen Wellenganges abgebrochen werden. Aber es wurde wieder ein neuer Treffpunkt vereinbart. Diesmal war es das Gewässer der 5 Fadenbänke. Als Erkennungszeichen sollte das Schiff am Vortop Lichtsignale geben. Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, fuhren sie am 12. Mai aus, suchten und suchten, aber trotz der vereinbarten Lichtsignale blieb jede Antwort aus. An einem der nächsten Tage fuhr der Lastwagenfahrer William Allen, ein 46-jähriger Neger, Holz auf einer Seitenstraße von Hopewell nach Princeton. Hinter dem Dorf Monrose musste er halten. Er stieg aus und blieb plötzlich stehen. Unter den verwelkten Blättern sah er den kleinen Fuß eines Kindes herausragen. Er fuhr sofort zurück und meldete es der Polizei. Nach ein paar Stunden hatte man Gewissheit, es war der kleine Charles Lindbergh. Die Suche nach ihm konnte abgebrochen werden. Man telegrafierte Lindbergh, der noch mit einem Schiff unterwegs war, er solle sofort zurückkehren. Man hat das Kind gefunden. Gefunden? Ja, es ist tot. Nehmt das Laken weg. Kein Zweifel. Es ist mein Kind. Die Staatspolizei nahm jetzt Rosner, Condon und auch Curtis ins Verhör. Sie alle drei hatten sich von Gangstern an der Nase herumführen lassen. Den geringsten Vorwurf konnte man Condon machen. Er handelte immer im Einverständnis mit Lindbergh. Rosner hatte mit Hunderten von Unterweltlern Kontakt aufgenommen, hatte aber so gut wie nichts erfahren können. Blieb also noch Curtis. Je länger die Polizei ihn verhörte, desto mehr verwickelte er sich in Widersprüche und bald schon war klar zutage getreten, dass Curtis ein Schwindler war. Er hatte sich die Sache ausgedacht, weil er Geld brauchte. Man verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis und $1,000 Geldstrafe. Die Vollstreckung der Gefängnisstrafe wurde später ausgesetzt. Die Strafe wurde ausgesprochen, wegen Behinderung der Justiz. Die moralische Schuld dieses Mannes wäre nicht zusammenzufassen gewesen. Man vernahm alle Angestellten Lindberghs und seiner Schwiegermutter Mrs. Morrow. Es brachte nichts zutage. Es tauchten Banknoten auf, deren Herkunft nicht mehr festzustellen war. Es drehte sich alles im Kreise. Inspektor Finn, der jetzt den Fall bearbeitete, erinnerte sich eines Tages an das Gutachten eines New Yorker Psychiaters, Professor Schönfeld. Er hat im Falle Lindbergh eine äußerst interessante Theorie aufgestellt. Im Gegensatz zur Polizei glaubte er nicht an ein Bandenverbrechen. Er glaubte daran, dass der Täter ein Einzelgänger war. Finn bat ihn zu sich. Dr. Schönfeld, ich habe Ihre Theorie über den Fall Lindbergh mit großem Interesse gelesen. Mir scheint an der Sache etwas dran zu sein. Nur können Sie mir das etwas näher erklären, besser verständlich machen. Ich glaube, dass die Tat von einem Einzelgänger unter Zwang eines starken psychischen Komplexes verübt wurde. Was könnte das sein? Ich habe gleich nach der Entführung des Kindes versucht, ein Motiv zu finden. Als ich hörte, dass nur $50,000 gefordert wurden, dachte ich sofort, dass es sich dabei um einen Amateur handeln musste. Für eine organisierte Bande sind $50,000 doch ein kleiner Fisch. Nein, das Geld konnte es nicht sein. Da es sich ausgerechnet um das Kind Lindberghs handelte, Lindbergh wird immer noch wie ein Held verehrt, musste die Verehrung Lindberghs damit zusammenhängen. Es ist durchaus denkbar, dass ein Größenwahnsinniger den neuen Volkshelden als Rivalen angesehen hat und ihn damit mit der Kindesentführung die totale Niederwerfung demonstrieren wollte. Er wollte der Stärkere sein. Mir war von Anfang an klar, dass, wenn meine Theorie richtig ist, das Kind nie lebend gefunden werden konnte. Unterbewusst sah der Entführer nur im Tod des Kindes seine Befriedigung. Die Ereignisse beweisen das. Auch die Verhandlungen, die Dr. Condon mit diesem John führte, beweisen es. Er hatte 70.000 gefordert, war ohne einen Widerstand dann doch mit 50.000 zufrieden. Er sagte Condon seinen Namen, wenn auch nur seinen Vornamen. Nein, Inspektor, das war ein Amateur, ein Psychopath. Ich habe die Sache von Anfang an verfolgt. Sind Sie zu einem Schluss gekommen? Ja. Ich bin überzeugt, dass es sich um einen Deutschen handelt. Das fehlerhafte Englisch ist echt. Es verrät den Einwanderer, der immer noch in der Muttersprache denkt. Vermutlich lebt er in der Bronx, denn er liest das Lokalblatt Home News. Außerdem muss er sich dort den Anweisungen zufolge, die er Condon gegeben hat, gut auskennen. Er hält sich für allmächtig. Nicht einmal die Reaktion Al Capones hat ihn erschüttern können. Eine Bande wäre vor der Allmacht Al Capones, auch wenn er im Zuchthaus sitzt, in die Knie gegangen. Nicht so dieser John. Das klingt auch aus seinen Erpresserbriefen. Wir haben ein ganzes Jahr lang alles genau vorbereitet. Aber ein anderer Satz ist das augenfälligste Beispiel. Er schreibt: Man muss unbedingt aus der Sache eine Weltsensation machen. Ein anderes Beispiel. Einmal schreibt der Stadt Gay Hill, Gun Hill. Er besserte es aus. Aber man kann es erkennen. Young Hill ist eine Hauptstraße in der Bronx. Ich bin sicher, dass er dort in der Nähe wohnt. Ich danke Ihnen, Professor. Ich glaube, Sie haben mir sehr geholfen. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Finn ließ die Leiter untersuchen. Es gab da in der Bundesversuchsanstalt einen Mann, den man den Holzdetektiv nannte. Ihm brachte er die Leiter. Arthur Köhler, das war der Mann, entdeckte 4 Nagellöcher. Sie stammten von altmodischen Vierkantnägeln. Die glatten Ränder bewiesen, dass das Brett, von dem das Holz abgesägt war, nie dem Wetter ausgesetzt war. Er sagte zu Finn, wenn Sie einmal einen Verdächtigen verhaften sollten und Sie finden ein solches Brett, das hierzu passt, dann haben Sie den richtigen Mann. Dann entdeckte er auf der Leiter Rillen, die unzweifelhaft von einem Hobel stammten, der Messer eine Scharte hat. Suchen Sie diesen Hobel und Sie haben ihn. Zwischen New York und Alabama gab es 1598 Sägemühlen. Er fragte an, ob eine ihrer Hobelmaschinen eine derartige Scharte aufweist. 23 Betriebe antworteten mit Ja. Daraufhin erbat er sich Proben und endlich kam eine Leiste von der Dawn Company in Südcarolina, die genau das gleiche Rillenmuster aufwies, das die Leiterholme aufwiesen. Ein halbes Jahr suchten sie weiter, forschten nach Namen und Adressen der Kunden, die Holz aus Südcarolina gekauft hatten. Und am 29. November fanden Köhler und Finn bei der National Lumber and Millwork Company in der Bronx, was sie suchten. 690 Meter gehobelte Longleaf Pine aus der Sägemühle Dawn. Köhler suchte Stück für Stück ab und fand endlich die Spur des schartigen Messers. Jetzt war kein Zweifel mehr möglich. Die Leiter wurde mit diesem Holz hergestellt. Am 14. Februar tauchten in der Firma Cross, Austin und Ireland in der 149. Straße in Bronx 2 Männer auf. Der eine sprach mit deutschem Akzent und sie trugen eine Sperrholzplatte, die sie zurechtgeschnitten haben wollten. Als die Kassiererin sagte, dass das 40 Cent kostet, bezahlte der Mann mit einer 10-Dollar Goldnote. Aber Goldnoten waren ungesetzlich. Sie fragte den Werkmeister, aber der winkte ab. Aber die beiden Männer wurden unruhig, liefen weg und kamen nicht wieder. Ihr Wechselgeld und das Holz zu holen. Man meldete den Vorfall der Polizei, aber auch das brachte nichts ein. Conten, der seit Monaten kreuz und quer durch die Bronx fuhr und nach John suchte, denn er alleine kannte ihn ja, sah ihn eines Tages plötzlich aus einem Omnibus steigen. Ohne Zweifel, es war John. Er ließ den Bus halten, aber John war verschwunden. Er rief sofort Finn an, aber Finn hatte Zweifel, da in der letzten Zeit keine Banknoten mehr aufgetaucht waren und John wahrscheinlich geflohen sei. Doch dann stieg das Auftauchen von dem Geld wieder sprunghaft an. Ein Lebensmittelhändler rief die Polizei an und seine Beschreibung passte genau auf John. Jetzt wusste er, dass er ihn irgendwann einmal finden musste. 3 Tage später rief eine Tankstelle bei ihm an. Der Tankwart hatte sich die Nummer des Wagens notiert. Es waren 2 Männer. Die Beschreibung des einen passte genau auf John. Finn rief das Kraftfahrzeugamt des Staates New York an und bekam rasch die Auskunft. Der Besitzer des Wagens, 4U1341, ist ein gewisser Richard Hauptmann, Bronx, 222. Straße Ost, Nummer 1279. Nun hatte er ihn, den Mann, den er 2,5 Jahre verfolgt hatte. Mit 12 sorgfältig ausgesuchten Polizei- und FBI-Beamten bezog er Stellung. Um 9 Uhr trat ein Mann aus der Tür. Er war es. Er ging zur Garage, holte seinen Wagen heraus, die Nummer stimmte. Dann fuhr er los. Die Polizisten hinter ihm her. An einer Kreuzung schnitten sie ihm den Weg ab und holten ihn aus dem Auto. Was denn los? Durchsucht ihn nach Waffen. Keine? Geben Sie mir Ihre Brieftasche. Aha. Woher haben Sie dieses 20-Dollar-Zertifikat? Ich sammle die. Systematisch. Weil ich Angst vor einer Inflation habe. Wie bei uns in Deutschland. Da muss man sich vorsehen. Wie viele haben Sie davon? So vielleicht 100 Dollar. Wo bewahren Sie sie auf? In einer Blechdose. Zu Hause. Er wurde verhaftet und verhört und verhört. Aber er leugnete. Auch beim Nennen des Namens Lindberg zeigte er keinerlei Regung. Dann wurden aber doch die Beweise so erdrückend, dass man ihn vor Gericht stellte. Der Strafprozess gegen Hauptmann dauerte 32 Tage. Nach 11-stündiger Beratung kamen die Geschworenen zurück und verkündeten ihren Spruch. Schuldig, Todesstrafe. Am 3. April 1936 wird er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Die Lindbergs waren zu dieser Zeit in England mit ihrem zweiten Kind, dem kleinen John. Als die Nachricht von der Hinrichtung Hauptmanns durch die englische Presse ging, machte kein Reporter den Versuch, die Lindbergs zu interviewen. In Amerika veröffentlichte und setzte man kurze Zeit später ein Gesetz in Kraft, das besagte, dass auf Kidnapping, ob mit oder ohne Todesfolge, oder sei es auch nur versucht, die Todesstrafe stehe. Dieses Gesetz heißt heute noch Lex Lindberg. So wurde das Leben dieses jungen, draufgängerischen Mannes jahrelang überschattet von diesem furchtbaren Ereignis.